Geheimagent Marlowe von Dieter Kühn. Zweiter Teil: Agent in Paris. Regie: Thomas Leutzbach. Christopher Marlowe in Frankreich. In dem von mir erstellten, sukzessive weitergeführten Dossier zum Fall Marlowe folgt nun ein erster Bericht aus Paris. Erstattet vom Eigentümer des Hauses, in dem Marlowe die von der Botschaft vermittelte Wohnung bezog. Die Kopie des Schreibens wurde erstellt durch Scribent, den Bestochenen oder Bedrohten, Sekretär des Präfekten von Paris. Die Vermittlung erfolgte durch unseren ersten Pariser Agenten, Deckname Millstone. Gezeichnet Jeremy. Merci, Monsieur. An beide angeforderte Bericht über den Iren Red U. O'Donnell, der im zweiten Stock meines Hauses eingezogen ist. Nachdem er seine Mitbringsel in beiden Zimmern verteilt hatte, brach er auf zur ersten Erkundung unseres Stadtviertels. Er müsse wissen, in welcher Umgebung sich die Wohnung befinde. Zurückgekehrt zeigte er sich begeistert über die nahegelegene Bastille. Ein Monstrum von Festung. Acht Zinnentürme, tiefer Festungsgraben. Ich konnte mich von dem Anblick kaum losreißen. So was gibt es in Dublin nicht. Gleich am zweiten Tag meldete er sich in der Sorbonne an und belegte unter anderem Vorlesungen und Übungen im Fach Befestigungsbaukunst. Und setzte seine Erkundungen unserer Stadt fort, zumindest unseres Viertels zwischen Bastille und Les Tournelles, wiederholtes Bekunden von Begeisterung. Immerhin erkundigte er sich zwischendurch auch mal höflich nach meinem Beruf. Das Herstellen von Likören scheint ihn allerdings nicht sonderlich zu interessieren. Er gibt Gin den Vorzug. Jedenfalls wies eine scherzhafte oder scherzhaft gemeinte Bemerkung in diese Richtung. Er scheint freilich trotz gediegener Erziehung und guter Ausbildung zu handfesten Auseinandersetzungen zu neigen. Bereits am 10. Tag kehrte er mit blauem Auge zurück nach ausgedehntem Karten- oder Würfelspiel. Es sind bereits erste Besucher in der Wohnung erschienen. Einer von ihnen scheint jüngeres Mitglied der hiesigen Theatertruppe zu sein. In späteren Phasen solch eines Besuchs ist zuweilen Gelächter zu vernehmen, das ich am ehesten als Fiesch bezeichnen möchte. Generell habe ich den Eindruck, dass sich Mr. O'Donnell in hiesige Verhältnisse unaufwendig und unauffällig einfügt, womit ich die mir auferlegte Berichterstattung fürs Erste beende. Jacques Roston. Bericht Nummer 1 an Sir Monty. Vorab. Ich habe wie vorgesehen mit dem Studium der Fortifikationslehre am Collège de Sorbonne begonnen. Damit ergeben sich Kontakte, die ergiebig sein könnten. Erste Tendenzmeldungen. Man scheint in Frankreich berechtigte Angst zu haben vor Königin Elisabeth und ihrer Marine. Vor allem unser Sieg über die Armada zeitigt nachhaltige Wirkung, dies in diversen Anstrengungen, Fortifikationen zu erweitern. Man befürchtet offenbar eine Expansion des Reichs unserer großen Königin. Hier sieht sich Frankreich unmittelbar bedroht. Zielstrebig hergestellte Kontakte im kleinen Zirkel der Mitstudenten dürften bald schon zu Ergebnissen führen. Erster Ansatz. Meinem Vorschlag, meiner Einladung folgend, unternahm Kommilitone Benjamin mit mir einen ausgedehnten Spaziergang. Dies auf einer der Wiesen an der Seine, in der Nähe einer Abtei, der das Areal den Zusatznamen verdankt, Saint-Germain-des-Prés. Es wurde Beiläufiges gesprochen, keiner weiteren Erwähnung wert. Durch meinen fingierten Bericht über berittene Posten an der irischen Küste jedoch löste ich ein Stichwort aus. Küstenwachtürme. Demnach ist ein Onkel Benjamins unterwegs, um an der französischen Kanalküste Punkte ausfindig zu machen, an denen neue Turmbauten errichtet werden sollen. Ob die befestigt werden oder lediglich der Beobachtung dienen sollen, war den Bemerkungen nicht zu entnehmen. Als Detail nur. Eventuell alarmierende Meldungen sollen per Brieftauben der zugeordneten Garnison übermittelt werden. Über diese Andeutungen hinaus erwies sich der Mitstudent als zugeknüpft. Ich werde ihn mir jedoch wieder vorknüpfen. Ich habe bereits einen Ansatzpunkt gefunden, an dem er sich knacken lässt. Wie ich einer beiläufigen Bemerkung entnehme, soll ein Onkel von ihm durch Jesuiten vergiftet worden sein, weil er einen ranghohen Hugenotten über einen Plan informiert hat, den die Societas Jesu in Rom ausgeheckt hatte. Worum es dabei ging, weiß ich noch nicht. Ich werde die Spur selbstverständlich weiterverfolgen. Gezeichnet? Leander. Zweiter Bericht aus Frankreich. Gleichfalls von Skribent kopiert, von Agent Millstone übermittelt. J. Punkt. Monsieur le Préfet, da Sie mich mit Blick auf mir unbekannte Gefahren zu höchster Wachsamkeit anhalten, habe ich mir eine Möglichkeit verschafft, Gespräche mit Besuchern meines Mieters zu verfolgen, und zwar aus einem Speicherraum über seiner Wohnung. Ich muss gleich festhalten, dass meine Informationen spärlich sind. Wenn mein Mieter nicht arbeitet, hält er sich vorwiegend in Kneipen auf. Er scheint sich dort zuweilen mehr als nur temperamentvoll zu verhalten, was ihm offensichtlich Respekt verschafft. Besuche in seiner Wohnung sind nicht allzu häufig und erfolgen am ehesten durch den Schauspieler Gérard Gaston. Die Gespräche kreisen meist um Themen aus dem Reich des Theaters. Ich vermag solchen Erörterungen kein sonderliches Interesse abzugewinnen. Von einiger Bedeutung könnte für Sie indes eine Anmerkung zur Glaubenshaltung meines Mieters sein. Einer seiner ersten auf mich wunderlich wirkenden Sätze lautete: Gott, Maria und der heilige Patrick sei mit Ihnen. O'Donnell nimmt sonntags regelmäßig an der Messe teil. Da Sie unter gewissen Androhungen bezüglich meines Geschäftslebens auf ausführlichen Berichten bestehen, Ihnen die hiermit vorliegenden Darlegungen nicht umfangreich genug erscheinen mögen, füge ich einige Anmerkungen hinzu, die Ihr Privates betreffen. Meine Wirtschafterin hat eine 9-jährige Tochter, Therese. Sie ist vaterlos aufgewachsen. Der Erzeuger hat sich früh schon davon gestohlen, Richtung Toulouse, fährt wohl zur See. Therese war als Bankert scheel angesehen, wurde schlecht behandelt und so nahm und nimmt ihre Mutter sie mit zur Arbeit in meinem Hause. Dort hat sich eine erstaunliche Freundschaft entwickelt zwischen dem irischen Mieter und der kleinen Therese. Eine meiner Schwestern ist genau in deinem Alter. Diese Allianz hat sich beiläufig entwickelt, als das Kind ihm beim Zeichnen zuschaute. Architekturdetails von Festungsbauten. Da wollte auch sie ein Blatt Papier haben und arbeiten. So sitzen die beiden oft über Stunden hinweg am Tisch und zeichnen. Ihre Anweisung, Monsieur le Préfet, jeweils ausführlich Bericht zu erstatten, glaube ich für diesmal nachgekommen zu sein. Und so grüße ich mit Erleichterung. Rostand. Anbei weiteres Schreiben von Marlowe. An Mount Felton persönlich gerichtet. Streng vertraulich. Dennoch an mich als den Vater der neuen Identität weitergeleitet. Jeremy. Ich fühle mich in letzter Zeit verunsichert. Habe das Gefühl, ich werde beobachtet. Womöglich bilde ich mir das ein, will dennoch Bericht erstatten. Es fing damit an, dass mir in einem Restaurant Au Bon Vivant, Vorplatz Les Tournelles, am Nebentisch ein Mann auffiel, der mich fast ständig fixierte. Als ich für mich und den Begleiter zahlte, winkte der Betreffende sogleich den Garçon heran. Fast gleichzeitig mit uns verließ besagte Person das Restaurant, schien uns zu folgen. Da ich vor meinem Begleiter kein Zeichen von Beunruhigung riskieren konnte, setzte ich das Gespräch über Theater fort, ließ dabei, wie zufällig, mein Taschentuch fallen, drehte mich jäh um und wäre fast auf den Fremden geprallt. Für die Länge eines stockenden Atemzugs hatte ich das Gesicht greifbar nah vor mir und mir fiel sofort auf, was ich auch im Rückblick noch deutlich vor mir sehe. Eine markante, leicht gehöckerte Nase und ein Spitzbart üblicher Art, jedoch sichtlich gepflegt. Unbewegten Gesichts, ohne einen Laut von sich zu geben, ging der Mann ohne einzuhalten an uns vorbei. Es blieb und bleibt Beunruhigung. Zweiter Vorfall, mich stärker irritierend. Ich wurde in einer Taverne, Le Miracle, an der Südseite des Bastilleplatzes, von einem Unbekannten unter merkwürdigen Vorzeichen angesprochen. Die mir fremde Person? Man hätte gehört, ich sei ihre, und es gebe hier einen kleinen Kreis von Landsleuten. Ich sei herzlich eingeladen zu dieser Runde, in der man sein Heimweh pflege, indem man von Irland erzähle. Ganz besonders sei ich willkommen, wenn ich das eine oder andere irische Lied vortragen könne. Ich hatte sofort das Gefühl, dieser Herr dürfte den Service Bessiot angehören. So habe ich instruktionsgemäß mit der Frage gekontert, wer er sei, wie er heiße. Er antwortete mit einem undeutlich ausgesprochenen Namen und stellte gleich darauf Fragen nach Irland. Zum Beispiel, ob meine Region flach, hügelig oder bergig sei. Ich habe ihm vorgeflunkert, es gäbe in unserem Landstrich einen Hügel, ganz besonderer Art, nämlich aus Muschelschalen bestehend. Bestimmt 3 Yards hoch. Seit Jahrhunderten würden dort von Dorfbewohnern leergeschrappte, leergeschlürfte, leergelutschte Muscheln abgeworfen. Sämtliche Muscheln sämtlicher Fischer auf diesem Haufen, diesem Hügel am Ortsrand. Erneut wurde daraufhin die Einladung ausgesprochen zur irischen Runde, die sich in einem Nebenraum des Lokals zum dicken Pierre treffe, jeden Mittwochabend. Ich gab ausweichend zur Antwort, ich würde mir das überlegen, fügte sogleich hinzu, das Studium werde mir aber wohl kaum Zeit lassen, ich sei diesbezüglich sehr involviert. Anschließend brachte ich noch mein bewährtes Sprüchlein an den Mann, unüberhörbar als Schlusswort. Gott, Maria und Patrick seien mit ihnen. Dies ungefähr in der Aussprache eines veritablen Torfbeißers. Ich habe den Eindruck, auch nachträglich, die Einladung in den Kreis sogenannter Iren war ein unsauberes Angebot. Man wollte mich aufs Glatteis locken. Dazu ergänzend folgende kritische Anmerkung meinerseits. Spitzel haben gewöhnlich keine überaus einprägsamen Kennzeichen. Mit dem Blick eines Fachmanns wäre gewiss gleich erkannt worden, dass bei der markanten, leicht gehöckerten Nase mit Modelliermasse nachgearbeitet worden war und dass es sich beim Spitzbart um einen Falschbart gehandelt haben dürfte, gerade weil er so gepflegt aussah. Möglich wären noch weitere Mittel der Tarnung, sie müssen hier jedoch nicht im Einzelnen erörtert werden. Lassen sich auf Anfrage jedoch nachtragen. In Fortführung des Marlow-Dossiers lasse ich nun im Klartext die Abschrift einer chiffrierten Führungsanweisung folgen. Wohnung nicht wechseln, weniger flanieren, gewohntes Restaurant frequentieren. Erhöhte Wachsamkeit, ohne offenes Misstrauen zu zeigen. Üblichen Weg zur Sorbonne einschlagen. Weiter intensives Studium simulieren. Business as usual. Identität von Personen feststellen, die in Umkreis geraten. Genauere Angaben über Schiffe und Häfen beschaffen. Wir stehen zu dir. Monty. Weiterer Arbeitsbericht. Es ist ein Ingenieurarchitekt aus Toulouse eingetroffen. Es geht um den Ausbau der Hafenbefestigungen von Calais. Um den südöstlichen Eckturm des Kernwerks gegen seeseitigen Beschuss zu sichern, sollen Bogenöffnungen enger gezogen, sollen statisch wichtige Pilaster verstärkt werden, sollen Kanonen, die bisher oberhalb des Magazins aufgestellt waren, in das darunterliegende Geschoss verbracht werden, das damit zur Feueretage wird, mit neu angelegten Rauchabzugslöchern. Die Quelle teilte mir weiter mit, dass eine neue befestigte Mole in einer Breite und Länge geplant ist, die bei einer Hafenanlage allein für Seehandel keinen Sinn ergäbe. Es ist mir gelungen, in den Besitz einer Kopie dieses Entwurfs zu kommen. Und so erwarte ich erstmals die Entsendung eines Kuriers, der den Transport der großformatigen Zeichnung samt zusätzlicher Skizzen übernimmt. Chiffrierte Führungsanweisung an Leander. Hier im Klartext. Sichttreff in Saint-Gervais, zweite Seitenkapelle, linkes Kirchenschiff, Glockenschlag 5. Nach Feststellung der Identität auf getrennten Wegen Änderung der Treffdurchführung. Dabei beobachten, ob jemand folgt. Sodann Treff in Notre-Dame, Seitenkapelle St. Crispinus. Übergabe der Zeichnung erfolgt in privatem Rahmen. Dazu Modalitäten nach Ortskenntnis vorplanen. Besprechung von eventuellen Projekten an bewährtem Seine-Uferabschnitt Schiffslände Saint-Germain-des-Prés, Your Great Limor. Im Verfolg dieses Dossiers nun ein Bericht von Courier Secretary über ein Gespräch, das sich dem Treff mit Leander anschloss. Zum Teil raffende, zum Teil wörtliche Wiedergabe. Jeremy. Mit Beginn des 6 Uhr Läutens verließen wir die Seitenkapelle von Notre Dame, gingen anschließend auf getrennten Wegen zur Seine in der Nähe der Abtei Saint-Germain. Leander ist offenbar nicht bereit, seiner Arbeit eine breitere Grundlage zu verschaffen. Ich habe überhaupt den Eindruck, dass er gelegentlich zu einem Selbstmitleid neigt, das Prognosen ungünstig erscheinen lässt. Es könnten sich Punkte ergeben, an denen er angreifbar wird. Leander klagte über Belastungen seiner Tätigkeit unter irischem Deckmantel. Fortgesetztes Versteckspielen, Zwang zur Verstellung. Zwang zur Verstellung. Furcht, beobachtet zu werden. Ständiges Berechnen. Schlafraubende Angst aufzufliegen. Schlafraubende Angst aufzufliegen. Ich muss weg, Ingram. Ich muss hier weg. Andauernd habe ich das Gefühl, im Nacken mir wird nachgestellt. Ich will ja im Dienst bleiben. Aber leg bitte ein Wort ein beim Chef, dass ich woanders weitermachen kann. Am liebsten, am allerliebsten natürlich in Rom. Wenn du hier aufgibst, wirst du nicht in Rom, sondern aller Voraussicht nach bei uns im Hause arbeiten. Ja, von mir. Ja, da gibt es genug zu tun in Auswertung und Planung. Vielleicht ergibt sich zwischendurch mal ein Kurierdienst. Aber sonst, es wartet ein stationäres Stehpult auf dich. Es stehen aber schon etliche Figuren an meinem Schreibpult. Und die wollen zu Wort kommen, die kann ich nicht mehr lange vertrösten. Wenn ich raus bin aus dieser Falle, dann möchte ich nur noch eines, schreiben, schreiben, schreiben. Hörst du, mein Pegasus scharrt schon mit den Hufen, ich muss endlich wieder an einem Stück arbeiten, sonst gehe ich aus dem Leim. Folgte eine erste Absprache zur Übermittlung der Kopie des Entwurfs der fortifizierten Mole von Calais. Vorwegnehmender Kommentar, Leander. Das Kernwerk ist auf jede Form der Belagerung angelegt, also rein defensiv. Diese Mole aber weist entschieden in eine andere Richtung. Wenn dort Schiffe nicht beidseitig anlegen, sondern mit dem Bug zur Mole, passt eine ansehnliche Flotte da rein. Nicht ganz so groß wie die Armada, aber bedrohlich genug. Die Riesenmole soll die Flotte vor Herbst- und Winterstürmen schützen und erst recht vor einem Überfall im Stil von Francis Drake, der seinerzeit mehrere Kriegsschiffe in einem nordspanischen Hafen zusammenballerte. Auf meine Frage, wie Leander an die Kopie des Bauplans gekommen sei, reagierte er ausweichend. Muss ich im Einzelnen nicht darlegen. Nur allgemein. Das liegt unterhalb der Gürtellinie. Ich rücke die hausinterne Einschätzung unseren Mitarbeiter Fraser, Secretary betreffend ein, der als Kurier nach Paris reiste. Es ist seinerzeit die Dienstbereitschaft, ja der Diensteifer von Fraser gerühmt worden, der mehrfach die Kotztouren über den Channel auf sich nahm, um in Reims Berichte unseres Mitarbeiters M. abzuholen, der sich damals noch nicht auf Verfahren der geheimen Vermittlung von Erkenntnissen einlassen wollte, weder über Geheimschrift noch über Kodierung. Dass Fraser so bereitwillig diese Touren übernahm, erhält seinen besonderen Akzent durch die spätere Erkenntnis, dass er in Reims eine Geliebte hatte, die schließlich ein Kind zur Welt brachte, so dass Fraser von seiner damaligen Familie in London jeweils zur zweiten Familie in Reims überwechselte. Weil damit die Geheimhaltung gefährdet sein konnte, führte dies zu einer Abmahnung und zur Verpflichtung, diesen Malus bei gegebenem Anlass auszugleichen durch einen Bonus. Das heißt, durch eine überzeugende Aktion im Sinne des Royal Secret Service. So viel zum privaten Hintergrund, den wir nicht aus dem Blick verlieren sollen bei der Einschätzung von Kollegen. Wie in der Personalakte festgehalten sein dürfte, versieht Fraser nach außen weiterhin den Dienst als Sekretär von Sir Thomas Walsingham. Damit obliegt ihm die Verwaltung von Haus- und Landbesitz seines offiziellen Dienstherrn. Fraser ist unter dessen Pächtern gefürchtet als Eintreiber von Außenständen. Bei besonders hartnäckigen Fällen bittet er mich um Begleitung. Und ich kann nur betonen, dass wir den Auftrag stets ohne viel Federlesens erfüllt haben. Vor allem aufgrund diverser Verdienste um unser Organ wird Fraser vom Stiefsohn unseres Chefs jederzeit für besondere Aufgaben im Bereich des Secret Service freigestellt. Generell darf ich festhalten, dass seine Einstellung gegenüber unserem Lande und unserer allseits verehrten Königin über jeden Verdacht erhaben ist. Gezeichnet Robert Polley. Tja, Romcher. Protokoll, das Secretary nach Treff mit Marlowe angefertigt hat. Als Gedächtnisstütze, zur Absicherung, zur späteren Verwendung. Na, einleitend eine Anmerkung das Privatleben von Leander betreffend. Bereits einen Tag nach erstem Treff wurde ich von ihm angepumpt. Sein offenbar intimer Freund Gérard hat um Geld gespielt und Verlust gemacht. In einer wie üblich knapp gesetzten Frist muss er 50 Livre auszahlen. Eine Menge Silber. Besagter Gérard nun ist blank. Marlowe hat seinen Kreditbrief bereits verjubelt, ihm wird von unserer Botschaft jede weitere Zahlung verweigert. Offenbar mit Blick auf seine Schwulitäten. So musste ich ihm den gesamten Betrag der Spielschulden beschaffen und aushändigen, was ich wenigstens bei dieser Gelegenheit schriftlich niederlegen will. Weitere Anmerkungen zum Persönlichen. Leander hat in Paris quasi Familienanschluss gefunden. Über das Töchterlein der Wirtschafterin im Hause. Sie zeichnen gemeinsam. Leander hat nun ein originelles Verfahren entwickelt für die erste Phase der Übermittlung aktueller Meldungen. Mit Leinenstreifen bindet er Therese den zusammengefalteten Bericht auf dem Rücken fest. Das Kleidchen wird übergestreift und so erscheint das in jeder Hinsicht unauffällige Mädchen unter beliebigem Vorwand in unserer Botschaft. Der Geheimbericht wird freigelegt und auf dem Weg nach London. Übergabe der Zeichnung in der Wohnung von Leander. Er hatte einen Spalt neben dem Türrahmen entdeckt und hier in Abwesenheit des Hausherrn einen Hohlraum freigearbeitet. In dieser vertikalen Aushöhlung blieb die aufgerollte Zeichnung sicher aufbewahrt bis zum Abtransport durch Secretary. Zuvor gemeinsamer Gang zum Möbeltischler, bei dem Leander eine Siegesgöttin auf kniehoher Holzsäule gesehen hatte, Erteilung des Auftrags, das Säulchen auszubohren. Um keinen Verdacht aufkommen zu lassen, täuschte Leander vor, die Göttin auf dem Säulchen sei vorgesehen als Geschenk an einen Jubilar, der nicht schwer tragen dürfe. In der Wohnung wurde sodann die eng zusammengerollte Zeichnung in den ausgebohrten Hohlraum eingeführt. Gezeichnet D. Kühn, Writer. Hiermit lege ich ein drittes Schreiben des Vermieters von Leander vor. In Abschrift ausgefertigt vom Sekretär des Präfekten. Motiv von Skribent? Aufbesserung des kargen Salärs. Dazu hugenottischer Familienhintergrund? Die Übermittlung erfolgte auch in diesem Fall durch unseren zweiten, im Zeitablauf allerdings ersten Mann in Paris. Deckname Millstone. Gezeichnet Jeremy. Monsieur le Préfet. Zwar bin ich unter strengen Auflagen dazu angehalten, regelmäßig und ausführlich Bericht zu erstatten über meinen Mieter aus Irland. Doch kann ich Ihre diesbezüglichen Erwartungen nicht in vollem Umfang erfüllen. Dies auch, wie ich zugeben muss, bedingt durch inneren Vorbehalt. Ich kann lediglich von einem Vorgang berichten, der Ihnen wohl längst bekannt sein dürfte. Ich will ihn dennoch erwähnen, damit nicht der Vorwurf erhoben wird, ich hätte unterschlagen, was für Sie zur Beurteilung des Fremden wichtig sein könnte. Ich meine den Auftritt mit der Klagetrommel. Zum erneuten Jahrestag der Hinrichtung von Königin Maria hat er sich eine Trommel mit großer Klangtiefe besorgt. Sodann rief er Nachbarn auf, ihm zu folgen. So zog er vor einer rasch anwachsenden Schar mit dumpfem Trommelschlag dahin, in Erinnerung an den Trommelklang, der auch Maria Stuart beim Gang zum Schafott begleitete. Die Aktion hatte gewiss theatralischen Charakter, hat sich wahrscheinlich gerade deshalb vielen Menschen eingeprägt, auch denen, die an diesem Marsch rund um den Gebäudekomplex Tournai nicht teilnahmen oder teilnehmen konnten. Nun wird O'Donnell von vielen Seiten gegrüßt, wenn er durch die Straßen geht, und ich bin einigermaßen stolz, dass er in meinem Hause wohnt. Des Weiteren wäre zu vermelden, er wurde kürzlich aufgesucht von einem Landsmann. Ich habe die betreffende Person nicht zu Gesicht bekommen, kann ihr Aussehen also nicht beschreiben. Kann nur anmerken, was ich gehört habe. Besagter Landsmann wuchs auf in einem Dorf in der Nähe eines Lake Melvin, fern im Westen, somit in einiger Nähe zum Castle der O'Donnells. Er ist vornehmlich als Münzhändler unterwegs. Hier breche ich ab, werde voraussichtlich erst in den nächsten Tagen meinen Bericht fortsetzen. Ich bin derartige Schreiben nicht gewohnt. Es sind sonst nur Rechnungen, Mahnbriefe, Drohbriefe. Bei manchen Kunden scheint mein grüner Likör die Zahlungswilligkeit zu schwächen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Folgt abschriftliche Wiedergabe eines inhaltlich getarnten, deshalb nicht chiffrierten Briefs von Secretary London an Leander, Paris. Hier, Mr. O'Donnell. Ich darf Ihnen kurz berichten, dass unsere kleine Siegesgöttin auf Holzsäule bei unserem Jubilar große Freude ausgelöst hat. Leider haben sich die Flügel der holzgeschnitzten Göttin als etwas sperrig erwiesen und sich beim Transport gelöst. Doch ein Möbeltischler hat sie geschickt wieder angefügt. Und so sieht unser Engel aus, als wäre ihm nie etwas zugestoßen. Das tragende Säulchen selbst ist völlig intakt geblieben. So hat dieses Geschenk bei unserem Freund und seiner Familie großen Anklang gefunden. Der Jubilar bemerkte nach eingehender oder eindringlicher Betrachtung scherzhaft, er hätte gern mehr von solchen Geschenken. Am liebsten würde er im Flur seines Hauses eine ganze Reihe solcher Figuren auf Säulchen aufstellen. Das spricht er nun für sich. Bericht, den Leander an Monty schickte. Auch hier mit dem Hinweis, persönlich und streng vertraulich. Jeremy. Sir, ich darf unter Hinweis auf mein erstes Schreiben ähnlichen Inhalts zwei weitere Zwischenfälle vermelden, die den dringenden Verdacht erwecken, ich würde von der Sûreté observiert. Ich mache Ihnen gegenüber keinen Hehl daraus, dass ich um Geld spiele. So ganz ohne finanziellen Einsatz würde ein gewisser Kitzel fehlen. Ich kenne auch die Runde, die sich dazu in der Taverne einfindet. Aber einmal waren gleich drei bisher nicht beteiligte Männer mit von der Partie. Oder eher, gesellten sich peu à peu hinzu. Männer, deren Gesichter ich noch nie registriert hatte. Ich merkte bald, die spielen falsch, und zwar auf eine Weise, dass ich dies irgendwann bemerken und entsprechend aus der Haut fahren sollte. Ja, ich hatte das Gefühl, die wollten mich aus der Reserve locken. Und ich sollte mir eine Blöße geben und irgendwas verlauten lassen, was nicht typisch irisch gewirkt oder geklungen hätte. Ich habe sowas gewittert. Hab die Karten hingeschmissen, bin gegangen. Aber das saß mir einige Zeit im Nacken. Und jetzt, wo ich das niederschreibe, krallt es sich wieder fest. Dritter oder doch schon vierter Vorfall. Ich fühlte mich beschattet. Ich flanierte von der Wohnung zum Platz, an dem die vormalige Maison Royale des Tournelles, weitläufige finstere Anlage von Palais, Gefängnis, Zitadelle abgerissen wird, dabei Einblicke gewährend in die ungeheure Baumasse dieser Gebäudegruppierung, auf deren Mauerwerk Arbeiter die Spitzhacken schwingen, ohne absichernde Gerüste. Entsprechend gebannt beobachtete ich den Arbeitsablauf, bis mir im Blickwinkel links auffiel, dass mich jemand unverwandt fixierte. So ging ich vom Hotel des Tournelles Richtung Bastille, hatte dabei das Gefühl, mir folge der Unbekannte. Als ich stehen blieb vor dem Tisch eines Bäckers mit übrigens sichtlich aufgewärmten, stinkenden Pasteten, blieb die betreffende Person ebenfalls stehen, freilich nicht an einem Verkaufsstand. Ich ging weiter, wurde nun merkwürdig nah oder dicht von einem Mann überholt, der mir von der Seite einen langen Blick zuwarf, als wollte er sich mein Gesicht einprägen. Derart auffälliges Verhalten ist für eine Observation eigentlich ungewöhnlich. Wollte man mich verunsichern? Indem man mir signalisierte, man habe mich im Blick? Werde mich weiter im Blick behalten? Der Mann wechselte gleich darauf die Straßenseite. Ich ging rasch weiter, blieb aber plötzlich stehen, als würde sich mein linker Schuh lockern. Dabei schaute ich zwischen den Beinen zurück und sah den ersten der Verfolger in abwartender Haltung verharren. Weitergehend stellte ich fest, dass die Person, die mich überholt hatte, auf der anderen Straßenseite auf meiner Höhe blieb, mal mehr, mal weniger. Ich machte mir die mittlerweile erworbene Ortskenntnis zunutze, suchte und fand einen Ausschlupf. Ich bin beunruhigt. Und bitte um Rekonstruktion eines Gesprächs oder eher Monologs, niedergeschrieben von Marlowe. Auch dieser Text wurde von Jeremy nicht ins Marlowe-Dossier aufgenommen, sondern in eine Mappe gesteckt mit fiktiver Fascikelnummer und dem bewusst irreführenden Vermerk erledigt. Das Fascikel wurde versteckt in einem Geheimschuber eines Pultschreibtisches in Nussbaum und dort vor wenigen Jahren vom Restaurator entdeckt. Gezeichnet Writer. Komm, streck dich, reck dich. Gérard. Hey. Ja, komm. Ich erzähl dir eine Geschichte. Hauptperson ist der junge, schöne Leander und der will zu seiner jungen, schönen Hero. Die wohnt allerdings auf der anderen Seite des Hellespont. Heute würden wir sagen, Dardanellen. Leander ist ganz kribbelig. Er kann nicht lange darauf warten, dass sich ein Fischer einfindet, der ihn über das Gewässer rudert oder segelt. Er will. Er muss sofort ans andere Ufer. Westwärts. So zieht er sich aus. Oder er streift die Kleidung ab. Damals sah das entschieden anders aus. Es war eine Art Toga, ja. Ihr kennt das ja vom Theater. Zieht man sich über den Kopf oder lässt es runtergleiten. Jedenfalls war er gleich darauf nackt. Da steht er nun. In meinem Satz steht nackt am Ufer des Hellespont. Steht dort aber wahrscheinlich noch nicht vor deinen Augen. Ich sah ihn schon mal beschrieben. In Reimform. Mal sehen, ob ich das ungereimt noch zusammenkriege. Ist schon einige Jahre her. So wie Fleisch köstlich ist im Geschmack, so ist sein Nacken köstlich im Berühren, hab ich gelesen. Und weiß die Schultern göttlich weiß und glatt die Brust, der Oberkörper und weiß die Bauchfläche. Und perfekt gefurcht die Fortsetzung des Rückens. Ich betone das Weiß in der glatten Haut, weil ich dabei an das Schwarz der Kleidung denke, wie man sie in unseren Kreisen am liebsten trägt. Schwarz der Melancholie. Dieses Schwarz betont das Weiß der Haut, etwa am Hals. Und erst recht, wenn das Schwarz sich öffnet und sei es nur spaltweit fürs Erste. Tuch in Schwarz weckt die Lust auf Haut in Weiß. Nun, wo er hüllenlos dasteht, fällt dieser Kontrast natürlich weg. Aber wir haben es noch im Kopf, dieses Schwarz. Wir tragen es am Leib. Schwarz, das sich öffnet, um Haut, weiße Haut zu zeigen. Weiß an den Schultern, weiß am Oberkörper, weiß auf der Bauchfläche, weiß an den Oberschenkeln. Und dieses Weiß noch betont durch das Schwarz der Haare. Am Kopf sowieso. Aber mehr noch mittig. Oh. Da schau her. Die überraschende Konfrontation von Leander mit Agenten der Sûreté Générale wird im Folgenden dokumentiert in einer Rekonstruktion Marlows. Auch hier die Frage, diente die Aufzeichnung der emotionalen Verarbeitung oder als Grundlage späterer Rechtfertigung? Vor allem dieser Text dürfte Ansatzpunkte bieten für eventuelle Neubewertung des Falls Marlowe, sei es von einem Historiker, sei es von einem Rechtsexperten. In beiden Fällen könnte das von mir gelegentlich ergänzte Dossier die Basis einer Wahrheitsfindung bilden. Gezeichnet D. Kühn. Bonjour, Monsieur. Ha! Was soll das? Was wollen Sie? Wie kommen Sie plötzlich hier rein? Mit kleiner Drehung eines nachgefertigten Schlüssels. Aber mit solchen Lappalien wollen wir uns nicht weiter aufhalten, Nesbar. Stellen Sie sich wenigstens vor. Auch Ihr Begleiter da. Der ist eigentlich recht eloquent, aber ausgerechnet heute hat es ihm die Sprache verschlagen, ist ansonsten aber sehr präsent. Um das zu beweisen, soll dieser Läuseknacker mal die alberne Maske abnehmen. Das gilt erst recht für sogenannte Wortführer. Dem Maskieren wäre nicht zweckdienlich bei unserer Mission. So viel müssen Sie schließlich selber wissen. Stehen ja nicht ganz ohne Erfahrung da auf gewissem Gebiet. Jetzt dreht mich so geschraubt daher, lass dir lieber mal die Perücke entlausen. Ah, die angelsächsisch-kaltblütige und kaltschnäuzige Tour, ich verstehe. Die Spielregeln bestimmen aber wir. Sie befinden sich schließlich auf französischem Boden. Aber in der Wohnung eines Iren. Exterritoriales Gelände. Ah, und dies wäre dann wohl ein Beispiel für den berühmten britischen Humeur? Was? Wie kommen Sie auf britisch? Ich bin Ire. Irishman. Yes, sir. Oui, monsieur. Im Zusammenhang mit Ihrer Landsmannschaft kann ich allerdings nur sagen, Sie haben in letzter Zeit etwas zu viel Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Das war ein Fehler. Die Wutausbrüche bei Spielverlusten lagen im Rahmen des Üblichen, aber die Kette von original englischen Flüchen, die Sie dabei vom Stapel gelassen haben, die war ziemlich auffällig. Hören Sie, was Sie da verzapfen, ist doch aus den Fingern gesogen. Wenn ich fluche, dann fluche ich auf heimische Art. Da horchen Sie mal bei Ballymote Castle rein, da wackeln aber die Wände. Mr. O'Donnell, oder wie Sie heißen mögen. Beim bisher letzten Ihrer unerfreulichen Kneipenauftritte war eine Person anwesend, die ein sehr genaues Ohr hat für derlei Nuancen. Unser Landsmann hat sich lange genug in England aufgehalten, um sich einzuhören in original-englischen Tonfall. Jemand mit derart geschultem Gehör kann auf Anhieb unterscheiden zwischen brutalisiertem Cambridge-Englisch und verwaschenem Irland-Englisch. Das hört sich entschieden anders an, auch in Räumen mit französischer Akustik. Egal, ob irisch oder englisch geflucht, manierliche Umgangsformen kann man ihnen in solchen Situationen kaum nachsagen. Damit kommen wir zum eigentlichen Thema. Ich möchte in meinen Ausführungen allerdings nicht durch Zwischenfragen oder Zwischenrufe gestört werden. Mein Kollege wird sich ihrer deshalb auf seine Weise annehmen. Lass mich los. Sehen Sie, das geht ruckzuck. Und nun schenken Sie den einen oder anderen Nebengedanken Ihrem Freundchen, für das wir stellvertretend aufgetaucht sind. Nicht wahr? Sie haben auf Ihren Gerard gewartet. Stattdessen sind wir jetzt hier. Das bedarf wohl einer Erklärung, oder? Die wollen wir Ihnen nicht schuldig bleiben. Also, wir haben Ihrem kleinen Gerard ein Stückchen Weg abgenommen und ihm einen hübschen Zwischenaufenthalt verschafft. Wo ist Gerard? Er kann den verabredeten Besuch bis auf Weiteres nicht wahrnehmen. Höhere Gewalt, wenn man so will. Lass mal locker, Moulin, er will was sagen. Wo steckt Gerard? Was ist mit ihm? Nun red schon! Es lässt sich zwar nicht sagen, dass er im sprichwörtlichen Kamin steckt, aber viel größer dürfte sein nun ja Gemach kaum sein, was aber den Vorteil hat, dass es ihn vor dem Ungemach bewahrt, schlichtweg umzukippen. Sollten Sie sich längere Zeit als uneinsichtig oder störrisch erweisen. Wenn Sie nicht sofort sagen, was mit Gerard los ist, dann... Was dann? Nun, was dann? Welche Optionen haben Sie, Mr. Red? Wir raten entschieden zu einem Verhalten, das der Situation angemessen ist. Wir befinden uns hier nicht in einer der Kneipen, in denen Sie das große Wort schwingen. Es geht hier alles einen Dreck an. Ich protestiere. Ja, leider sieht sich mein Kollege gezwungen, Ihnen einen gewissen Maulkorb zu verpassen. Wir haben es nicht gern, wenn Sie herumbrüllen. Man muss ja nicht bis auf die Straße hören. Also, wenn Sie das Maul nicht halten können, hält er Ihnen das Maul. So, und damit wieder zur Sache. Dein Ami bedarf gewisser Fürsprache. Sonst sieht es für ihn sehr, sehr finster aus im sogenannten Kamin. Unter diesen Vorzeichen erzählst du uns jetzt mal ein bisschen über die Herrschaften, mit denen du in London zu tun hast. Falls du das ausnutzen und Radau machen willst, statt klar und deutlich Antwort zu geben, packt der Kollege auf bewährte Art und Weise zu. Also, Antwort oder Gebrüll? Antwort. Antwort. Antwort, ja. Gut, Maulwerk freigegeben. Ich bin an eine solche Behandlung nicht gewöhnt. Oh, du kannst dich noch an ganz andere Formen der Behandlung gewöhnen, falls du nicht ein gewisses Entgegenkommen zeigst. Also, wir möchten etwas hören über die Herren, mit denen du im dienstlichen Kontakt stehst. Ich weiß nicht, wovon sie reden. Du brauchst ein Stichwort. Bitte schön, bitte sehr. Privy Council? Star Chamber? Dämmert es nun am begrenzten Horizont? Ich verweigere jede Auskunft. Offenbar hast du, obwohl vom Fach unsere Spielregeln noch immer nicht kapiert. Falls du auf meine Fragen keine brauchbaren Antworten lieferst, holen wir dein Freundchen aus dem Kamin und lassen ihm eine spezielle Behandlung zuteil werden. Da könnte er anschließend seinen Schwanz in der Tüte mitbringen, falls er überhaupt so weit kommt bei dem in solchen Fällen rapiden Blutverlust. Ich komme zurück auf das Stichwort Sternkammer. Und gleich noch als Zugabe Her Majesty's Secret Service. Mit wem hast du es dort zu tun? Nenn schon den Namen, Hund. Ich kann den Namen nicht nennen, wirklich nicht. Jedenfalls nicht den Klarnamen. Schön, das würde auch kaum den Regeln der Zunft entsprechen. Nenn seinen Tarnnamen. Los, mach schon. Ich hab noch was gehört wie Bounty. Naja, nicht eben originell. Dafür würden wir ersatzweise gern genaueres erfahren über den hohen Herrn eures Etablissements. Den hast du sicher mal gesehen oder gehört. Wie sieht er aus? Wie heißt er? Ich hab auch da nur den Decknamen gehört. The Moor. Weshalb? Wieso der Moor? Es heißt, er trägt stets schwarze Kleidung, außerdem soll er schwarze Haare haben und einen ziemlich südlichen Turn, mehr kann ich dazu nicht sagen. Das wollen wir ausnahmsweise mal glauben. Man befolgt in London also die Spielregeln der Branche. Zum gerechten Ausgleich will ich dir schnell mal was über deinen Dienstherrn erzählen. Den Decknamen des Gentleman kannten wir zufälligerweise noch nicht, dafür aber seinen Klarnamen, Sir William Walsingham. Er hat am King's College zu Cambridge studiert, dort aber keinen regulären Abschluss gemacht, infolgedessen kein akademischer Titel. Er verließ seine Heimat, als Edward der mittlerweile Sechste seine Herrschaft antrat, in einer Form, die manchem seiner Untertanen missfiel. Als Protestant wurde William pikanterweise Student der Rechte am Kolleg zu Padua. Der sprachgewandte junge Mann bespitzelte dort Mitglieder katholischer, vor allem jesuitischer Kreise, wurde hierzulande sogar mal Botschafter, organisierte dabei ziemlich professionell seinen Spitzeldienst. Nun hat es der Herr vorgezogen, sein Amt in London zu führen. Seit der Bartholomäusnacht wurde es für den protestantischen Botschafter doch etwas ungemütlich in Paris. Aber nun zu uns. Du wirst uns den einen oder anderen Dienst erweisen müssen, damit alles hübsch in der Balance bleibt. Du bleibst hier wohnen, gehst deinem sogenannten Studium nach, schreibst weiterhin Berichte über Personen und Vorgänge nach London mit deiner Geheimtinte. Bei Gelegenheit kannst du uns übrigens mal Näheres zur Mischung verraten, auch als Dank dafür, dass wir dich bisher nicht auffliegen ließen. Aber wir haben ja nun Besseres mit dir vor. Um deine von jetzt an etwas labile, störanfällige Position zu sichern, vermitteln wir notfalls ein paar Details für deine Berichte, speziell über Schiffbau. Sir Walsingham und Mr. Bounty sollen zufrieden sein. Denn sollte von dir kein brauchbarer oder brauchbar erscheinender Bericht mehr kommen, lassen die Herren dich fallen. Und das kann zu einem äußerst schmerzhaften Aufprall führen. Manch einer überlebt das nicht. Über solche Optionen wollen wir aber nicht weiter nachdenken. Wir legen ein positives Angebot auf den Tisch. Wenn du konkrete Arbeitsergebnisse vorweisen kannst, zahlen wir angemessen. Geld. Auch unter diesem Vorzeichen solltest du dich unmissverständlich zur Mitarbeit bereit erklären. Muss nicht jetzt sofort sein. Wir gönnen dir Bedenkzeit, sagen wir, bis morgen Nachmittag. Oder gibt schon mal eine vorläufige Antwort? Ihr lasst mir ja keine andere Wahl. Das haben wir fachkundig auch so arrangiert. Noch eine Frage? Also wenn ich Bedenkzeit kriegen soll, dann wüsste ich so langsam gerne mal, was ihr von mir wollt. Eine klare Frage verdient eine klare Antwort. Redu, hör zu. Wir sind erstmal an Stimmungsberichten interessiert. Vor allem unter dem Aspekt, wie beurteilt man in London die Möglichkeit einer Allianz zwischen Schottland und Frankreich im Namen von Maria Stuart. Sowas wirst du hierorts kaum in Erfahrung bringen können, also schau zu, dass du zwischendurch in heimische Gefilde zurückkehrst. Wir können dir eventuell dazu verhelfen, durch interessante oder interessant erscheinende Mitteilungen, die von dir als Kurier und Berichterstatter ausnahmsweise direkt weitergeleitet werden. Hauptsache wäre für uns die Erkundung der Stimmung in maßgebenden, thronnahen Londoner Kreisen. Wenn du jetzt aber meinst, dir womöglich ausmalst, dein kleiner, großer Freund könnte dich dabei begleiten, privat, so müssen wir dir eine herbe Enttäuschung bereiten. Bis zur endgültigen Regelung unseres Verhältnisses werden wir den kleinen Gérard in sicherer Verwahrung halten. Ich warne Sie hier. Lass dir alles nochmal durch den Kopf gehen. Morgen Nachmittag treffen wir uns beim dicken Pierre zu einer Partie Billard. Da erscheinen wir selbstverständlich ohne Masken. Bis dahin, denke ich, sind wir deiner sicher. Falls du mich ansprechen willst, ich bin für dich Guillaume. Unser Freund mit dem raschen Zugriff ist Le Moulin. Seine Arme können so rasch wirbeln wie Windmühlenflügel. Er kriegt, wenn es sein muss, jeden Kleingemahlen. Guillaume und Le Moulin halten zusammen wie Pech und Schwefel. Und falls du dich unserer Zuwendung nicht als wert erweist, wir werden dich gnadenlos in die Furcht schicken. Von Jeremy aussortierte Aufzeichnungen über eine erste Billardpartie von Guillaume und Leander in einem Salon particulier, mit anwesend Le Moulin. Von ihm stammt das Gedächtnisprotokoll, hier zugrunde gelegt eine Kopie. Auch dieses Dokument im Fascikel mit der Aufschrift erledigt wurde bei den Restaurierungsarbeiten aufgefunden. Gezeichnet D. Kühn. So. Und da wollen wir doch gleich mal einen ersten Blick auf England werfen. Gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass Truppen bereitgestellt oder in Marsch gesetzt werden Richtung Ostküste? Vorzugsweise in den Raum Dover? Wie soll ich das wissen? Ich bin doch nicht durch alle Grafschaften gezogen und habe die Soldaten abgezählt. Alle Grafschaften? Hä? Es geht also nicht nur um die Grafschaft Dover. Komm, mach schon erste Fingerübung, sonst treiben wir deinem Ami brennende Holzspäne unter die Fingernägel. Also, zier dich nicht. Merd! Eurem sogenannten Geheimdienst wird einem ja schon mal was zu Ohren kommen. Ja, ich kann nur sagen, dass Militär einquartiert ist in verschiedenen Ortschaften entlang der Themse, speziell zwischen Mündung und London. Eine Schlagader? muss ja geschützt werden, nicht? Versteht sich. Und darüber hinaus? Soweit ich weiß, verteilt sich unser Militär auf sämtliche Grafschaften. Von Bewegungen oder Konzentrationen kann die Rede nicht sein. Schließlich soll verhindert werden, dass es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten kommt. Womöglich zu einem Bürgerkrieg. Weil man nicht weiß, wo erste Unruhen ausbrechen können, bleibt das Militär gleichmäßig verteilt. Es deutet also nichts darauf hin, dass Truppen zusammengezogen und im Marsch gesetzt werden Richtung Küste? Ich sagte doch, wir brauchen die Soldaten eher zur Absicherung nach innen. Oh, verdammte Tat. Na. Mann. Da hätten wir auch gleich einen hübschen Auftrag parat für den nächsten Aufenthalt in der Heimat. Ja. Damit das schneller geht, verschaffen wir dir eine hübsche Meldung. Und dann, ein Militärarchitekt sieht doch sicherlich viel durch die Lande. Dabei könnten sich Einblicke ergeben, ergiebige Gespräche entwickeln. Wir wüssten gern genaueres über die Verteilung von Militär in diversen Grafschaften. Dazu bräuchten wir Zahlen. Aktueller Bericht. Schwerpunkt diesmal: Bau von Kriegsschiffen. Wie ich über meine Gewehrsleute erfahre, hat der gelegentlich konsultierte Marineoffizier aus Calais eine neue Entwicklung skizziert. Demnach scheint die französische Marineführung von unserem Sieg über die Armada gelernt und sich in der Planung umgestellt zu haben. Man setzt auf kleinere Schiffe, niedriger gebaut und mit verschlanktem Rumpf. Die schweren spanischen Galeonen mit ihren hohen Heckaufbauten sind zwar günstig für Enterangriffe, verlieren mit der stetigen Verbesserung weitreichender Schiffsartillerie jedoch an Bedeutung. Ich bin nun in der glücklichen Lage, von einer weiterführenden Neuentwicklung berichten zu können. Demnach ist Folgendes im Gespräch. Da vor allem Schiffsflanken dem Beschuss von Kanonendecks in Breitseite ausgesetzt sind, soll ein Seekampfgerät entwickelt werden, das überhaupt keine Flanke mehr aufweist. Und zwar soll mit langem Tauwerk von großen Schiffen, Flaggschiffe, jeweils ein Floß in Schlepp genommen werden, auf dem Geschütze hinter Blenden aufgestellt werden, die vor dem Abschuss weggeklappt werden. Solch eine gleitende Geschützplattform knapp über dem Wasserspiegel dürfte schwer zu treffen sein, wohingegen von diesem Schleppfloß gezieltes Feuer in drei Richtungen möglich ist. Ich schreibe dies nieder nach einem mündlichen Bericht. Ich hoffe, es wird mir gelingen, in den Besitz einer maßstabgerechten Zeichnung dieser Neuentwicklung zu gelangen. Näheres demnächst. Am besten wohl mündlich. Leander. Bericht, den Leander an Monty schickte. Auch diesmal mit den Vermerken persönlich und streng vertraulich. Somit weitere Verbreitung ausschließend. Jer. Sagen die Herren, unter Hinweis auf meine beiden an Sie gerichteten vertraulichen Schreiben muss ich einen erneuten Vorfall zur Meldung bringen, der in höchstem Grade ein Gefühl der Unsicherheit erzeugte und hinterlässt. Zum Ablauf, kurz gefasst. Ich übte an einem Billardtisch des Restaurants zum Dicken Pierre. Und zwar zu einer Tageszeit, in der ich theoretisch hätte allein sein können im Raum. Ich wurde jedoch angesprochen. Von jemandem mit spanischem Akzent. Ein junger Mann würde mich gern kennenlernen. Einer gewissen Erwartung folgend ließ ich mich darauf ein. Mich erwartete in der Tat ein junger Mann. Jedoch maskiert. Der Vermittler erklärte, sein Begleiter unterhalte Verbindungen zum Alcazar, zum Escorial, besäße Kenntnisse von höchst relevanten Plänen gegen unser Land gerichtet. Besagte Person drückte sich in einem halbdunklen Winkel des Raums herum, hätte am liebsten wohl noch mit dem Gesicht, mit der Maske zur Wand gesprochen. Behauptete nun gleichfalls, er hätte wichtige Nachrichten aus Spanien, deren Vermittlung allerdings an eine gewisse Zahlung gebunden sei. Meine Frage instruktionsgemäß: Wie kommt ihr überhaupt darauf, dass mich sowas interessieren könnte? Darauf die Antwort: Wir vertrauen nicht dem Zufall. Wir sind oft Täuscher vom Dienst. Doch am Rande des Spielfelds lauern die Betrüger. Erbost sagte ich dem Vermittler, er solle diesen Scheißer wieder mit nach Hause nehmen. Auf sowas ließe ich mich nicht ein, der sei keinen Penny wert. Vermittler fing wieder an, von der fantastischen Bedeutung des Mannes zu sprechen, der bestimmt schon hinter der Maske zu schwitzen begann. Doch für mich war das Spielchen gelaufen. Grußlos verließ ich den Raum, das Gasthaus, marschierte zur Seinwiese bei der Abtei und wurde von Angst eingeholt. Wie war man überhaupt auf die Idee gekommen, mich könnten geheime Nachrichten interessieren? Entlarvung durch den Feind? Agent provocateur? das Gefühl, der Boden trägt nicht mehr. Bitte um Führungsanweisung. Leander. Folgt ein Schreiben von Secretary an Leander. Auch dieser Brief wurde mit Blick auf eine zu erwartende Prüfung durch den französischen Dienst inhaltlich getarnt. Jeremy. Dear Mr. O'Donnell. Unser Kreis ist hoch erfreut über die Fortschritte, die Sie beim Studium machen. Wir alle setzen große Hoffnungen in Sie, sehen wir in Ihnen doch schon den führenden Baumeister in Irland. Der aus Dublin stammende Lord Charlemont, der über Sie nur Rühmliches vernommen hat, scheint geneigt zu sein, Ihnen einen ersten großen Auftrag zu erteilen. Da der Lord in recht absehbarer Zeit seine Reise fortzusetzen gedenkt, mit der ersten Station Genua, wäre Ihre baldige Ankunft förderlich. Wir schlagen vor, Sie nehmen das Schiff Nouvelle Aventure, das, günstigen Wind vorausgesetzt, am 18. dieses Monats in Calais ablegen wird. Sie könnten Ihrem künftigen Bauherrn eine große Freude bereiten und ihn nachdrücklicher zur Auftragsvergabe motivieren, wenn Sie ihm eine ähnliche, auf kniehoher Säule stehende Figur mitbrächten, wie er sie im Hause unseres recht knickebeinigen Jubilars neidvoll erblickt hat. Es wird Ihrem Pariser Kunsttischler sicherlich möglich sein, ein entsprechendes Werk fristgerecht herzustellen. Und damit eine halbwegs erträgliche Postkutschenfahrt nach Calais, eine ruhige Überfahrt, wünscht Ihnen der wachsende Kreis von Freunden. Sincerely yours, Secretary. Geheimagent Marlowe. Zweiter Teil, Agent in Paris, von Dieter Kühn. Die Rollen und ihre Darsteller waren Christopher Marlowe, Stefan Kaminski, David Murray Mountfelton, Gerd Warmeling, Richard Jeremy Wilkinson, Fabian Hinrichs, Ingram Secretary Fraser, Christian Körner, Robert Charon Pauley, Juan Carlos Lopez, Writer Dieter Kühn, Rostand, Horst Mendroch. Guillaume, Pierre Siegenthaler. Technische Realisation, Rike Wiebelitz und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz, Laura Fleischer. Regie, Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2007. Dramaturgie und Redaktion, Georg Büren.